Okay. Oh mein Gott, wir sind gleich auf Sendung. Chris, wir sind gleich auf Sendung. Jetzt komm doch bitte her. Würdest du bitte einmal in deinem Leben pünktlich sein? Ah, Pünktlichkeit wird überbewertet. Ja, wie überbewertet? Die Sendung fängt gleich an. Die fängt nun mal einfach pünktlich an. Wie kann man nur so hohl sein? Wie kann ich nur so blöd gewesen sein, mit dir, ausgerechnet mit dir einen Vertrag zu unterschreiben? Ja, ja, Schnickschnack. Ja, wie Schnickschnack? Was soll denn das jetzt wieder? Ne, Schnickschnack ist doch der Name unserer neuen Sendung. Ach, tatsächlich? Ja, Webe. Schnickschnack, das Magazin der Metropolregion Nürnberg. Mit interessanten Themen und Persönlichkeiten. Da ist für jeden was dabei. Wir sind die Mitte. Von und mit Christian Hilgert. Und Andreas Webe. Viel Spaß. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Schnickschnack, dem neuen Magazin über die Metropolregion in Nürnberg auf Radio Z. Es grüßen euch aus dem Studio 1 Andreas Weber und... Und der liebe, beste, bestaussehendste, würde ich sogar sagen, Christian Hilgert. Ja, ihr seid praktisch heute live dabei, wir haben Premiere. Schnickschnack läuft ab jetzt, ab dem heutigen Tag, jeden ersten Freitag im Monat. Herr Weber von? Von, ich weiß die Uhrzeit nicht, Mensch. Herr Weber. Wie spät ist denn jetzt? Von 18 bis 19 Uhr. Ach, Mensch, da muss ich mir das nächste Mal echt frei nehmen, ne? Ja, und was haben wir denn heute Feines für unsere Zuhörer? Ja, was haben wir Feines in den Topf geworfen für euch? Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Nur die besten Zutaten kommen bei uns zur Verarbeitung. Nur die besten. Wir haben zum Beispiel einen Beitrag für euch über die Weiberwalz. Was haben wir denn noch? Wir haben Rentner. Wie, wir haben Rentner? Hast du einen Rentner einstecken oder was? Ja, so ein bisschen so einen kleinen Rentner. Der ist nie verkehrt, weißt du? Der kann einem immer beratend zur Seite stehen. Also gut, wir haben die Weiberwalz, dann haben Rentner. Richtig. Und dann noch einen Bericht über den Skatepark. Jupp, weil der wird jetzt dann... die nächsten Tage eingeweiht und da haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und auch schon so ein bisschen Erfahrungen gesammelt, wie das so ist mit dem Skaten, gell? Ja. Ein herrlicher Spaß, kann man nur weiterempfehlen. Ja, ob wir noch sicher sind auf dem Skateboard. Ja, und dann können wir euch noch so ein bisschen voll quatschen, was denn noch so abgeht die nächsten Zeit. Zum Beispiel Tipps für den Juli, ja? Wir haben jetzt Anfang Juli, da haben wir ein paar sehr schöne Tipps für euch, wo ihr hin könnt. Ja, und wir haben natürlich auch Musik. Musik, wie immer. Und damit fangen wir doch gleich an, oder? Von Silver and the Corpse Bonus. Ja, das ist so eine ganz unbekannte Band, die habe ich letztens live gesehen. Ach ja. Es war der Hammer. Ich sag's, es war der Hammer. Die Jungs und Mädels, die haben einen Druck auf der Bühne. Genug nicht? Schleichwerbung, Liebe. Erster Song? Erster Song, Last Careless. Ja. Turn it in our heart.

mit einem alteingesessenen Nürnberger Taxifahrer vorbereitet. Meine Damen und Herren, hier kommt Walter Neistecker. Runde vom Zebrastreifen, ich hab grün. Hast du deinen Führerschein gemacht? Hast du meine Quelle gehabt oder was, hä? Walter Neistecker, Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1, erklärt euch die Welt. Immer am ersten Freitag im Monat. Live auf Radio 10, 95,8. Heute die Rentenform. Servus, Leute. Hans, Sie glauben gar nicht, was mir neulich passiert ist, ne? Fahr ich eine alte Dame zum Aufsitzplatz, ne? Und wo wir dort sind, er fragt so, was möchtest du? Na, sag ich, 16,10 Euro und so locker aus der Hüfte, ne? Die Masten geben 20, ne? Und hab ein wenig gelacht, ne? Na, sagt die, Trinkgeld gibt's bloß 0,25%. Na, hab ich den ein wenig angeschaut, ne? Und dachte, ich mach den Witz, ne? Aber den hat's nicht gemacht, ne? Na, sag ich, warum gibt's bloß 0,25%? Dann hat's gesagt, naja, ihr Rente ist auch bloß um 0,25 erhöht worden und mehr Trinkgeld kann's nicht mehr geben. Rechnen Sie sich halt aus, was Sie kriegen. Dann habe ich ein wenig hin und her gerechnet, ne? So drei hin, vier im Sinn, was schon, Satz des Pythagoras und so weiter. Und auf jeden Fall bin ich da auf 40 Cent gekommen, ne? Und Sie glauben ja gar nicht, ne? Wenn man sich das einmal so recht durch den Kopf gehen lässt, ne? Was das für Konsequenzen für den gesamten Wirtschaftsbetrieb und alle miteinander hat, ne? Schauen Sie mal, ich krieg kein Trinkgeld, ne? Und die Enkel zum Beispiel, ne? Die, wo ihr Opa und ihr Oma als Geldquelle anzapft haben, ne? Die kriegen auch nichts mehr. Da geht's nicht mehr so. Gehen wir zur Oma und sagt man zur Oma, Oma, du, ich hab kein Geld mehr, ich mess mir einen Bon kaufen, ne? Früher hat die Oma gedacht, naja gut, soll er sich halt seine Trommeln kaufen, ne? Gibt's denn halt ein wenig was dazu, ne? Da geht nichts mehr, ne? Und dann habe ich noch gehört, ne, dass im Juli haben 20% für die Dealersche Insolvenz anmelden müssen wegen der Geschichte, ne? So weit sind wir schon gekommen in der Metropolregion, ne? Und wie das alles zustande kommt, das erkläre ich euch jetzt einmal, ne? Also es liegt ja an der Rentenformel, ne? Haben sie im Fernsehen gesagt. Auf jeden Fall war früher, wo sie die Rentenformel erfunden haben, ne, war der ganz einfach. Und im Laufe der Jahre ist der immer komplizierter geworden. Und das ist zum Beispiel so gegangen. Wir sind jetzt im Rentenversicherungsamt und der Hans und der Heiner, ja, die sind in einem Büro. Und der Hans, der hat sich ein wenig so ein Schimmelspray gehabt, ja, der tut gerade ein wenig den Amtsschimmel da in dem Raum ein wenig entfernen, ne? Und der Heiner, der hockt halt einfach so da und so, oh, ja, weiß ich auch nicht, ne? Und dann sagt der Hans zum Heiner, sagt der Heiner, du gefällst mir halt gar nicht, was ist denn los, ne? Und dann sagt der Heiner, du, Hans, mir ist halt zu langweilig, ne? Ich weiß gar nicht, was ich treiben soll. Und dann sagt der Hans, ja, hör ich einmal, Heiner, spiel halt einfach ein wenig an der Rentenformel rum. Ne? Und dann hat es so angefangen, ne? Dann haben die ein wenig rumgespielt. Dann ist auf einmal in der Formel der Satz des Pythagoras drin gewesen. Und da ist jetzt bis zur Hypotenuse alles drin vorhanden und keine Sau kennen sie mehr aus, ne? Und jetzt kriegt plötzlich der Osten kriegt 3% und die Westrentner kriegen bloß 0,25. Jetzt wenn's einmal rechnen, was für was die alles Geld ausgeben, ne? Zum Beispiel für so Drohnen, ne, die da nicht funktionieren, irgendwie 1 Milliarde Euro. Hätten's die Milliarde, ne? Hätten's da die Rentner was gekauft drum? Ne? Zum Beispiel, naja, was kann man da kaufen? Slip-Einlagen zum Beispiel, ne? Was meinst du, wie viele Jahre da Millionen von Unterhosen trocken blieben wären, ne? Oder hätten sie halt vielleicht der Angela Merkel einmal eine Schulteroperation bezahlt, wenn sie schon die Rentner nicht geben wollen, ne? Weil die kann ja ihr Arm nicht ganz nach oben strecken. Das ist ja immer peinlich, ne? Wenn man da jubeln sich an so eine WM oder so. Aber um bei den Rentner zu bleiben, ne? Wir haben ein paar Rentner für euch gefragt, ne? Was sie von der Erhöhung halten und was sie mit ihrem Geld machen. Und das kommt jetzt. Ich sag einmal ciao, euer Walde. Rentner Nürnbergs, was tut ihr denn nun mit eurer Rentenerhöhung? Das ist doch eine ganze Stange Geld. Da kann man doch bestimmt einiges von kaufen. Was wollen Sie wissen? Wir wollen wissen, was Sie sich um das viele Geld kaufen würden. Jetzt spontan. Eine halbe Eiskugel. Ja, mehr kriegen Sie aber nicht dafür. Wegen der Rentenerhöhung um 0,25%. Donnerwetter. So viel gibt's. Ja. Und da wollten wir Sie mal fragen, was machen Sie jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld? So spontan. Das ist eine gute Frage. Was würden Sie sich kaufen? In Urlaub nach Nürnberg fahren. Ja, was mache ich? Zum Beispiel, ich gehe ein Bier trinken. Ein Bier trinken, okay. Ein Bier monatlich und dann ist es. Okay. Kann er mir eine Tüten-Pom-Pom-Pom kaufen? Flaschen Wasser kriegst du um das Geld. Hans, mir ist das vollkommen wurscht. Ich besitze ein Mietshaus und von dem lebe ich. Am liebsten würde ich es einpacken, das Geld, und nach Berlin schicken, weil es ist eine Frechheit, sowas. Haben Sie Grüße an die Bundesregierung? Nee. LMD haben Rechnen Sie mal aus von 800 Euro, 0,25, wie viel ist denn das? Drei hin, viel im Sinn, Herr Webe. Ja, 3 Euro, oder? 3 Euro, glaube ich, mit so Eis. Was ich mir kaufen darf, ja, Bonbon halt oder Kaugummi. 2 Euro habe ich gekriegt. Ja. Was würden Sie jetzt spontan damit machen? Ja, kann nichts machen. Nein. Weil ich lassen Sie mich halt bitte ausnehmen. Ich, durch meine Scheidung, muss ich für meine geschiedene Frau zahlen. Ja. Also geht's schon drin ab. Da muss ich das Geld am Sozialamt melden und ich habe 0 auf 0. Meine Frau geht jetzt sparen. Ich gehe Briefmarken kaufen und einen Brief schreiben. Okay, und wohin? Ach, an einen guten Bekannten, an meinen Bruder oder sonst wo. Allmächtner, gibt es hier Schachtelstreichels vielleicht? Gibt's ja. Ja, dann das, weil so mehr ist nicht mehr. Von meiner Rentenerhöhung, da kriege ich nicht einmal ein steckerles Eis. Wissen Sie, was ein steckerles Eis ist? Ja. Grüß Gott, Entschuldigung, Radio Z. Wir machen eine Umfrage. Und zwar. Ach ja. Rentner haben keine Zeit, das glaube ich Ihnen nicht. Das ist total unglaublich. Ja, gehen wir auf den Hauptmarkt, oder? Okay, ja. Ja, was mache ich denn jetzt da? Was denn Sie spontan drum kaufen? Na, kann ich doch nichts drum kaufen, um 0,25% kriege ich doch nichts. Es wäre jetzt so spontan. Man muss kreativ. Ein Eis. Und Sie? Kaufen Sie was? Sie? Ja. Weil die Frau hat jetzt schon Eis gekauft, ne? Also das Eis gibt es jetzt nicht mehr. Zum Friseur gehen vielleicht. Ein Bier. Ich bin auf Reise, ich bin aus Brasilien. Aus Brasilien sind Sie? Ja. Okay. Ach so, Sie haben damit gar nichts zu tun, oder? Nein, das hat gar nichts zu tun mit eurem Radio hier. So viel Geld mit Bier, 0,25%. Ja. Das ist etwa mehr zum Schreiber. Was denken Sie sich spontan drum kaufen? Das ist ja Leidverarschung, was Semi. Wir machen. Also Sie kauft sich ein Semi, was denken Sie sich spontan kaufen? Und wenn du 20 Cent, dann kriegst du da kriegen wir gar kein Semi. Nur ein Semi selber machen. Ja, so ist es. Und Sie, was denken Sie sich drum kaufen? Gar nichts. Gar nichts. Sie sparen. Sie sparen, wie der Schwabe, oder? Ja, Schwabe. Ich ging ins Konzert. Okay. Welches Konzert? Klassisches Konzert. Weil wir haben einen Musiker, der Engel. Studiert Musik. Okay. Übt ihr bei Ihnen daheim? Nein. Nein. Und wenn, dann kann man das ja am Klavier kann man stempfen, am Cello kann man stempfen. Ja. Also das geht. Christian, bist du eingeschlafen? Nee, natürlich nicht. Also was mir jetzt so spontan einfällt, ja, unsere Rentner lecken und lutschen gerne, ne? Ja, das tun sie tatsächlich. Also, ja. Das Süße ist dann, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man im Alter wieder zurück zum Kind will. Und Kinder sind ja auch ganz vernarrt auf Süßigkeiten. Ich glaube, damit hängt es zusammen. Meinst du? Ja, man wird ja auch kleiner im Alter. Zum Teil erinnert man sich besonders an Kindheitserinnerungen. Und das geistige Niveau geht mehr zum Geschlossenen, zur Familie wieder zurück. Ich denke, damit hängt es zusammen, dass Rentner besonders gern Eis, Bonbons und Kaugummis sich kaufen würden von dem Geld. Man verbindet einfach mit was Süßem mal was Positives, denke ich mal. Und ich weiß nicht, ob jetzt das was mit dem Alter zu tun hat, aber man kauft sie vielleicht, die Rentner denken sie vielleicht, na, jetzt kriege ich sowieso schon wenig oder was der Kuckuck was, jetzt kaufe ich mir einfach was Süßes, das wo mir schmeckt. Ja, das tröstet mich vielleicht darüber hinweg. So ungefähr vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ja, klasse. Also, ja, aber es war doch an sich. Ich war überrascht, dass so viel eigentlich zum Interview zur Verfügung standen sind. Es waren wenige, die gesagt haben, sie wollen nicht. Ja. Ja. Also das liegt, glaube ich, wiederum daran, dass da ein bisschen Redebedarf bestand quasi. Die waren alle so geladen, also waren solche Wutbürger. Ich meine, wir haben uns ja quasi auf ihre Seite mehr oder weniger gestellt, haben ihnen eine Plattform gegeben. Aber man hat gemerkt, die hatten echt, zum Teil haben die ja sehr lange uns noch erzählt, wie genau ihre Rente sich berechnet. Also wenn wir das nicht geschnitten hätten, ne, Weber, dann hätten wir wahrscheinlich 4 Stunden Sendung gebraucht. Das war schon hochinteressant. Also da ist uns fast alles erklärt worden, bis auf die Rentenformel. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen einmal eine Lanze für unsere Rentner brechen, weil wenn man sieht, für was in dem Land Geld ausgeben wird und was da verdummt wird, ja, und dann speist man die Rentner, also ja nicht alle, sondern die Westrentner, mit 0,25% ab. Da muss ich echt sagen, das ist ein Witz überhaupt für niedrige Renten. Aber es war echt ein interessanter Tag und ja, Dank an alle Rentner, die sich uns zur Verfügung gestellt haben. Oder und nicht? Rentnerinnen. Und Rentnerinnen. Müssen schon politisch korrekt natürlich bleiben hier in der Sendung. Rentnerpärchen, Rentnerinnen. Ja. Auch Transrentner. Haben wir einen Transrentner gehabt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die sind gut. Bitte? Die sind verdammt gut. Wir haben ja momentan einen Traumsommer, könnte man fast sagen, oder? Was meinst du? Ja, hundertprozentig. Also einen überragenden Sommer und wir waren. Der Sommer ist fast so gut wie die Sommer davor. Wenn man sich überlegt, wie viel Sommer in dem Sommer jetzt schon Sommer war. Ich meine, es hat zwar sehr lange geregnet, oder? Es hat sehr lange geregnet. Also das hat für dieses Jahr genug geregnet. Es hat viel zu viel geregnet. Jetzt haben wir nur noch schönes Wetter. Ja. Es war auch einfach, zu kalt für die Uhrzeit. Und zu warm für die Jahreszeit. Ja, es hat. Du bringst mich total aus dem Konzept. Das ist meine Intention. Jedenfalls Sommerwetter, wir waren gerade bei Sommerwetter, wir wollen ja eigentlich nicht über das Wetter sprechen, sonst wären wir ja eigentlich kleinbürgerlich und dumm, was wir ja eigentlich nicht sein wollen. Genau. Aber irgendwo ist doch in jedem von uns ein kleiner Spießer. Meinst du? Ja, auch du hast in deinem Vorhirn einen kleinen Schrebergarten. Ach, doch, das ganz für ein Gerücht. Doch, in deinem Vorhirn, wenn man das mal aufschrauben würde. Meinst du? Ja, da Gartenzwerge. Ja, mehr passt denn hier, bei mir. Hunde. Wir sind ja allgemeine die größten Weber, ne? Wir sind nicht die größten, aber wir sind klein und wir sind Bürger. wir wollen nicht über das Wetter reden. Wir wollen über Jugendkulturen sprechen. Genau. Bei diesem Wetter, was liegt es da näher für so einen kleinen Spießer wie mich, als sich aufs Board zu schwingen und quasi direkt in die Altstadt zu fahren, also so hinein quasi zu rollen auf dem Brett, ja, obwohl sich das eigentlich nicht ziert als Kleinbürger. Aber wir waren da und ja, genau, also die Schrebergärtenbesitzer mögen das ja nicht so gern. Die finden das. Mal ganz pauschal gesagt, geht schon los. Ja. Die mögen das nicht so gern, weil die machen ja so viel Krach, sagen die. Genau, es geht um die Skater. Es geht um diese Skater. Wir waren für euch unterwegs und es gibt in Nürnberg am Splittertorgraben, ja, bis wir das dann gefunden haben, weil der Weber hat einen Spezialweg eingeschlagen, ja, da hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ich wollte die Schrebergärten umgehen im Graben. Ich habe schon gedacht, ich muss mich an so einen Ast, den Splittertorgraben runterhangeln, dass wir da hinkommen. Okay, und dann haben wir ihn endlich gefunden und zwar geht es um den neuen Skatepark, der sich noch im Bau befindet, morgen aber fertig ist. Ja. Er wird ja morgen eröffnet. Ja. Und wir waren vorher für euch im Skatepark oder in dem neuen Skatepark und haben ein Interview mit Michael Pfister gemacht und im Hintergrund könnt ihr vielleicht hören, da sind einige die Bahn schon Probe gefahren, aber alles seinen rechten Gang geht, sag ich einmal. Ne? Unter anderem bin auch ich einmal gefahren. Ein herrlicher Spaß. Das hättet ihr sehen sollen. Schade, dass wir Radio und kein Fernsehen machen. Ja. Weil da wäre echt Bild mal lohnenswert zu sehen.

Du bist ja auch, du lässt dich auch nicht abhalten von sowas. Ich sag nee, auch Chris, nicht, ne? Sage ich, mach's nicht. Na, ja, Gott. Aber der ist ja wie ein Löwe da auf das. Na, ein Löwe auf dem Skateboard stelle ich mir auch. Ja, wir haben ja ein Video davon, das können wir auf Facebook stellen. Ja, wobei Überleitung. Wir bei unserer Facebook-Seite wären. Ja, kommt ja doch auf unsere Facebook-Seite. Und zwar Schnickschnack. Ja, richtig. facebook.com/schnickschnack. Mit zwei, also zweimal Doppel-G. Fränkisches Schnickschnack. Ja, ja? G, also Schnick-G-G, Schnack-G-G, so genau. Nochmal als Wiederholung, Schnickschnack. Ja, ja, richtig, das ist wichtig. Genau. Ja. Ja, könnt ihr uns, da gibt es auch immer wieder so kleine Specials. Genau, kleine. Es gibt mal so kleine Videos. Kleine Bonbons. Wobei wir wieder bei den Rentnern werden, die sich Bonbons kaufen. Ja, Mensch, genau. Was ist denn das für eine geile Zusammenfassung? Da haben wir so kleine Bonbons für euch, ja. Und ja, also wir haben eigentlich das Interview vor dem Michael Pfister, haben wir zum Teil gefilmt, könnt ihr euch anschauen. Dann meinen Skateboard-Versuch. Lasst euch doch einfach überraschen. Ja. Eben. Geht halt einfach mal drauf, ne? Ja, jetzt, wir sind ja schon fast am Ende. Kann man fast sagen. Aber nur fast. Wir wollten noch ganz kurz für euch sagen, was in unseren Augen so ansteht im Juli, was man so machen kann. Ja, genau. Genau, der Chris kramt gerade seine Notizen raus. Und zwar hat so ein ganzes dickes Buch da, so ein Zauberbuch. 6.7. Da ist die Eröffnung. Auch schon gleich. Was hast du? Am 6.7. natürlich die Eröffnung, genau, des Skateparks. 6.7. Darf man natürlich nicht verpassen. Dann haben wir... Der Bürgermeister auf dem Skateboard wahrscheinlich in der Halfpipe, also wenn ihr euch das anschauen wollt. Ja, der macht das schon. Ja. Dann gibt es natürlich, ich meine, wenn ihr öfter Radio Z hört, werdet ihr es bestimmt schon wissen, aber man kann es natürlich nicht oft genug sagen. Nein. Radio Z Sommerfest am 20.7. in der Desi. Genau. Dann natürlich noch das berühmte Classic Open Air in Nürnberg. Wo genau, weißt du das? Das ist im... Ich hab's da aufgeschrieben, warte mal. Ich kann deine Sauklaue nicht lesen. Achso, du kannst mal... Im Luitpoldhallen. Ah, Luitpoldhallen, ja. Also wer auf Klassik steht, ja, der geht einpacken. Wir alle stehen auf Klassik, ja. Wir alle. Wir alle? Wir alle, weil wir alle Kleinbürger haben. Da spielt wahrscheinlich das Engerle vor der Rentnerin, ja, mit, die wir ja interviewt haben. Auf voller Lautstärke. Auf voller Lautstärke, ja. Ungedämpft. Ja. Ungedämpft und unplugged. Na, das kann man dämpfen. Was haben wir noch auf unserem Zettel? Nichts mehr, oder? Nichts mehr. Ich habe noch was. Ja? Und zwar... Silver and the Corpse Boners. Nein, oder? Silver and the Corpse Boners spielen erst wieder... Ach, das erzähle ich euch dann mal anders. Ja. Ich habe noch was Kleines. Und zwar ab diesem Wochenende, also ab dem 4. Juli, das ist jetzt ja schon quasi rum. Also ab gestern. Ab gestern läuft ein netter kleiner Trash-Film an. Von einem Kommilitonen von mir, heißt Wenn nicht Jean-Claude, wann dann? Und der ist sehr unterhaltsam, läuft im Com-Kino, ich glaube die ganze Woche noch immer abends, kann man sich auf der Com-Kino-Seite informieren und das ist ganz nett und es ist halt wirklich ein richtiger Blockbuster, ich glaube 100 Minuten aus Nürnberg. Du, Christian. Du, Andreas. Hast du zufällig an der Uhr gedreht? Nein, du. Die Sendung ist ja schon fast vorbei. Die Premiere ist schon fast rum. Also, Wahnsinn. Als ich bin ja jetzt neu im Radiogeschäft, in dem Biz, ne? Das ist ja Big Business hier. Big Business. Ich hätte mir nie denken können, wie ratzfatz das geht, wenn man so Radio macht, wie schnell man das so eine Sendung vorbereitet hat und produziert hat. Das ist schon ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Egal. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank für eure werte, geteilte Aufmerksamkeit. Für euer Interesse. Naja. Vielleicht Interesse, hoffentlich Interesse. Wir begrüßen euch auch das nächste Mal gerne wieder. Am ersten Freitag im August dann. Dann können wir zwar nicht mehr unsere große Premiere feiern, aber wir... Weber, wir machen nie eine Live-Sendung. Nie mehr live. Dann können wir zwar nicht mehr unsere große Premiere feiern, aber bis dahin sollten wir schon wieder eine nette Sendung für euch zusammengestellt haben. Ach, Andreas. Und außerdem war das ja eine ganz harmonische Sendung mit dir. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind uns überhaupt nicht in die Haare gekommen. Nein, überhaupt nicht. Es liegt daran, dass wir einfach so gut zusammenarbeiten ja können. Ja. Ach. Ganz genau. Und vielleicht haben wir ja nächstes Mal sogar ein T-Shirt zu verlosen. Haben wir vielleicht. Willst du jetzt ein T-Shirt rausbringen? Von Schnickschnack. Willst du jetzt wirklich ein T-Shirt rausbringen? Nein! Doch, du hast gesagt, du willst ein T-Shirt rausbringen. Ja Gott, ich wäre doch cool, oder? Ja, cool. Weißt du, wie blöd T-Shirts sind? Da kann ich ja gleich ein Feilrip-Hemd anziehen. Also, Chris, du hast...